Lektion 7. Aufgabe 2a. Ich fange jetzt im kommenden Wintersemester mit meinem Studium an und habe mich für BWL entschieden. Da gibt es natürlich auch viele Angebote für duale Studiengänge, teilweise sogar mit einer Finanzierung. Trotzdem konnte ich mich mit dieser Idee nicht so recht anfreunden, weil man da ja sozusagen für die Firma studiert, bei der auch der praktische Teil stattfindet. Naja, und die bestimmt dann auch zu einem guten Teil, worauf man sich im Studium zu konzentrieren hat. Das halte ich für ungünstig, zumindest in meinem Fall. Ich möchte studieren, um mich danach selbstständig zu machen. Und dafür möchte ich im Studium die Freiheit haben, die Lehrveranstaltungen danach auszuwählen, was ich wirklich wissen möchte und muss. Als Unternehmensgründerin brauche ich neue Ideen und kreative Ansätze. Bei einem dualen Studium befürchte ich, dass diese Dinge zu kurz kommen. Ich finde es bedauerlich, dass wenige Studenten bereits zu Beginn ihres Studiums wissen, was sie später beruflich genau machen wollen. Immerhin studieren wir doch, um später Erfolg im Berufsleben zu haben. Wenn das Studium aber zu breit angelegt ist, hat man gleich einen schwierigen Start. Man versucht zwar hier und da Schwerpunkte zu legen, aber ob das wirklich auf den späteren Beruf vorbereitet, sei dahingestellt. Im dualen Studium ist das meiner Ansicht nach besser gelöst. Hier weiß man von vornherein, welche Fachkenntnisse man später im Beruf braucht und kann die Studienphasen mit den entsprechenden Schwerpunkten darauf abstimmen. Ich weiß schon jetzt genau, wo ich später arbeiten werde und kann mich dementsprechend darauf vorbereiten. Bei den meisten Mitstudierenden dauert es ziemlich lange, bis sie ihren Weg gefunden haben. Ich bin froh, dass ich dieses Problem nicht habe.